trägst du dein Herz, um es zu begraben? Und in welcher Gruft glaubst du die Nacht zu sättigen? Wem nur weißt du deinen Untergang zur Nahrung? Sag, worin willst du dich auflösen? In welchem Gift lässt dich der geheime Traum schwimmen? Wie ist dein Stickgas beschaffen? Sag es mir, wo kann ich dich finden? Von welcher Farbe sind deine Augen durchflossen? Welcher Klang drängelt sich an dein Trommelfell? Wie nur zergeht deine Zeit? Und welcher Geselle legt Axt an deine Wurzeln? Und sag mir, wie kannst du leben?